ich Glas nun stieß wohl leer, Glas, das er oft mit Lust gehoben. Die Spinne hat rings um dich her, indes den düstern Flor gewoben. Jetzt sollst du mir gefüllet sein, und hell mit Gold dir deutschen Reben. In deiner Tiefe heil'gen Schein schau ich hinab mit frommem Beben. Was ich erschau in deinem Grund ist nicht gewöhnlichen zu nennen. Klar zu dieser Stund, wie nichts den Freund vom Freund kann trennen. Auf diesen blauen Glas so hold, trink ich dich aus mit hohem Mute. Klar spiegelt sich dir Sterne Gold, Pokal in ein